Zeig mir deine Welt, bitte zeig mir, wie du lebst. Und ich zeige dir auch meine, damit du mich auch verstehst. Ich will raus, auch wenn du die Meinung nicht teilst und erstaunt schaust. Ich hab meine Flügel ausgespreizt, keine Lüge bringt mich weit, weil ich zu Genüge weiß, wie mich alles dreist, jederzeit so bescheißt. Ich hab meist nur gehofft, es würde besser werden. Doch es wurde schlimmer, weil die vollen Fässer sich vermehrten. Wenn es auf der Stirne immer tropft, ohne Stopp, bist du weich in deiner Birne, bis es klopft, es macht plopp. Du hast noch Zeit zum Entscheiden, ob du mitkommst, weil es mir jetzt reicht, denn es gleicht deinem Blick von Trauer. Der Schauer kommt vom Rücken bis zur Fußspitze und lauert, bis ich dann zerstückelt in der Glut sitze. Deine Witze zeigen mir noch immer, dass ich stark genug bin ohne irgendwelche Glücksbringer. Zeig mir das, was du als heile Welt verstehen würdest, denn in Kürze bin ich weit entfernt von dir. Zeig mir das, was du als heile Welt verstehen würdest, denn in Kürze bin ich weit entfernt von dir. Findest du dein Leben schlecht geregelt, setz die Segel und komm mit auf eine Reise, die sich nicht mehr damit ähnelt. Mit Freiheit veredelt, die Gelassenheit besiegelt. Feigheit bringt Hebel in Bewegung und es spiegelt deinen Mut wieder, yeah. Kein lukrativer Flair, es gibt einfach mehr, mach die Augen auf sie her. Kannst du dich losreißen, alles liegen lassen oder nach dem Feuer ohne feuchte Hände fassen? Hast du all die Tassen noch im Schrank? Fragen sie, ja sie, all die Krassen, die das Geld aus all die Kassen ziehen. Willst du fliehen? Dann reich mir deine Hand und wir fliegen in das Land, das doch keiner vorher fand. Denn es langt, ich hab die Schnauze voll, denn ich hatte sie erkannt. Nicht mal einer aus dem Volk, keine Lust zu warten, kaum hab ich Frust im Magenraum. Ich musste diesen Traum, musste ich jetzt mal bestaunen. Zeig mir das, was du als heile Welt verstehen würdest, denn in Kürze bin ich weit entfernt von dir. Zeig mir das, was du als heile Welt verstehen würdest, denn in Kürze bin ich weit entfernt von dir. Weiche deinen Blick von der trostlosen Welt, weil du irgendwann erstickst und der Kloß wie ein Feld tief im Rachen sitzt. Mach doch nix, stehe auf und setz dir nicht rum und warte, bis es donnert und der Blitz dich jetzt trifft, damit du neu beginnen kannst. Schau, es vermischt Gefühle und die Sehnsucht, genau wie die Kälte in eisiger Zeit. Und du weißt, das ist alt, ich glaub, wir sind dem Untergang geweiht. Dass ich darunter so leid, merkt man daran, was ich schreibe. Es verleiht mir die Kraft zu sagen, ich will endlich heim. Ich hab kein Heimweh und kenne kein Zuhause, also muss ich weit gehen, es ist irgendwo da draußen. Weißt du, was ich meine? Deine heile Weltform, deine kleine Illusion. Frag dich, wo bist du geboren? Heile Welt AD, was du warst, ging verloren. Weißt du, wie's mir geht, wie das letzte Einhorn? Zeig mir das, was du als heile Welt verstehen würdest, denn in Kürze bin ich weit entfernt von dir. Zeig mir das, was du als heile Welt verstehen würdest, denn in Kürze bin ich weit entfernt von dir.